ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 11. 4. Mai 1945. Helmut Schmidt in Kriegsgefangenschaft. An dem Tag, als Konrad Adenauer wieder in sein Amt als Oberbürgermeister von Köln eingesetzt wurde, befand sich ein junger Offizier, der es ebenfalls einmal zum Bundeskanzler bringen sollte, in einem britischen Kriegsgefangenenlager in Belgien. Helmut Schmidt. In den ersten Maitagen notierte er in seinem Taschenkalender: Viele entdecken, dass sie nie Nazis gewesen sind. Einige tun das aus Opportunität, andere empfinden bei dieser Feststellung jedoch ihre eigene Mitschuld an der Katastrophe des deutschen Volkes. Und wie empfand es Helmut Schmidt selbst? Nach dem Abitur an der Lichtwag-Schule 1937 hatte der im Dezember 1918 geborene Sohn eines Hamburger Lehrers sich freiwillig zum Wehrdienst gemeldet. Im November 1937 trat er seinen Dienst bei einer Flugabwehrbatterie in Bremen-Vegesack an. Gott sei Dank, jetzt sind wir endlich im einzig anständigen Verein, hat er sich später seiner 2-jährigen Rekrutenzeit erinnert. Die positive Identifikation Schmidts mit der Wehrmacht, die sich angeblich vom ideologischen Einfluss des Nationalsozialismus freigehalten habe, sollte bis Kriegsende und darüber hinaus anhalten. Den Beginn des Zweiten Weltkriegs habe er wie ein Naturereignis hingenommen. Während er einerseits den Nationalsozialismus abgelehnt und ein schlimmes Ende des Krieges erwartet habe, habe er andererseits nicht an seiner Pflicht gezweifelt, als Soldat für Deutschland einzustehen, hat er rückblickend bekannt. Wie weit seine Ablehnung des Nationalsozialismus ging und ob er tatsächlich schon so früh von der Niederlage Hitler-Deutschlands überzeugt war, ist freilich schwer auszumachen. Seine Vorgesetzten bescheinigten ihm im Laufe des Krieges zwar wiederholt eine gewisse Überheblichkeit im Auftreten, ansonsten aber eine einwandfreie nationalsozialistische Haltung. Nach seiner Beförderung zum Leutnant der Reserve wurde Schmidt im Herbst 1940 in die Lehrinspektion 4 des Generals der Flakwaffen in der Berliner Knesebeckstraße versetzt und von dort zeitweise als Ausbilder an der Flak-Artillerieschule 2 in Stolpmünde entsandt. Doch es drängte ihn an die Front. Mich aber schämte, anders als die Mehrheit aller Soldaten auf den Straßen Berlins, auf meiner Uniform keinerlei Tapferkeitsorden tragen zu können, weil ich ja an keinem Feldzug teilgenommen hatte. So kam es, dass ich mich, unzufrieden mit dem ruhmlosen Papierkrieg in Berlin, darum bewarb, zur kämpfenden Truppe versetzt zu werden. Ende August 1941 war es soweit. Mit einer Ju-52 flog Schmidt zur Heeresgruppe Nord an die Ostfront. Als Zugführer befehligte er eine leichte Luftwaffen-Flak-Abteilung, die im Verband der 1. Panzerdivision kämpfte und mithalf, Leningrad einzuschließen. Nach dem Willen Hitlers sollte die Stadt an der Neva nicht eingenommen, sondern ausgehungert werden. Bis Januar 1944, als die Rote Armee den Blockadering endlich aufbrechen konnte, waren nahezu 1 Million Menschen der zynisch ins Werk gesetzten Vernichtung zum Opfer gefallen. Schmidts Einheit war auch an der Offensive auf Moskau beteiligt, die Anfang Oktober begann und 2 Monate später vor den Toren der sowjetischen Hauptstadt zum Erliegen kam. Eine Offensive der Roten Armee zwang die deutschen Truppen zum Rückzug. Das Unternehmen Barbarossa, der auf wenige Monate angelegte Feldzug gegen die Sowjetunion, war gescheitert. Der entscheidende Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. In der Kriegsgefangenschaft notierte Schmidt, seine Erlebnisse an der Ostfront zusammenfassend, für das Ende des Kriegsjahres 1941: Erstmaliger Knacks im persönlichen Vertrauen zum Führer. Das kann aber wohl nichts anderes heißen, als dass er, wie die große Mehrheit der Deutschen, Hitler in den Jahren zuvor Vertrauen entgegengebracht, ihn zumindest von seiner Kritik am Nationalsozialismus ausgenommen hatte. Im Januar 1942 war Schmidts Fronteinsatz beendet. Am 1. April zum Oberleutnant befördert, kehrte der 23-Jährige in seine alte Dienststelle in der Berliner Knesebeckstraße zurück, wo er wiederum Bedienungs- und Schussvorschriften für die leichte Flak auszuarbeiten hatte. Von Bernau aus, wohin seine Dienststelle nach einem Bombenangriff auf Berlin im Juli 1943 ausgelagert worden war, wurde Schmidt Anfang September 1944 dazu abkommandiert, einer Verhandlung im Prozess gegen die Verschwörer vom 20. Juli vor dem Volksgerichtshof beizuwohnen. Für den jungen Offizier wurde das widerliche Schauspiel zu einem Schlüsselerlebnis. Erst damals, so sagte er 2010 in einem Gespräch mit dem Historiker Fritz Stern, habe er begriffen, dass die Nazis Verbrecher waren, und er fügte hinzu, so spät. Einige Wochen danach wurde Schmidt wegen Wehrkraftzersetzung angezeigt. Er hatte eine despektierliche Bemerkung über Hermann Göring fallen gelassen. Sein verständnisvoller Vorgesetzter, Generalleutnant Heino von Rantzau, sorgte dafür, dass er an die Westfront versetzt wurde und die Ermittlungen im Sande verliefen. Als Schmidt im Januar 1945 zu seinem zweiten Fronteinsatz in der Eifel eintraf und das Kommando über eine Flakbatterie übernahm, war die Ardennenoffensive, Hitlers letzter Versuch, das Blatt noch einmal zu wenden, bereits gescheitert und die deutschen Truppen befanden sich auf dem Rückzug. Ende März 1945 wurde die Batterie von den Amerikanern vollkommen zerschlagen. In kleinen Gruppen versuchten die Reste, die amerikanischen Linien zu umgehen und sich in ihre Heimat durchzuschlagen. Ganze 3 Wochen marschierte Schmidt mit 2 Kameraden 500 Kilometer Richtung Norden, bis er am 24. April in einem Wald bei Soltau von britischen Soldaten im Schlaf überrascht und gefangen genommen wurde. Zunächst verdächtigte man den Gefangenen, zu den Wachmannschaften des nahegelegenen Konzentrationslagers Bergen-Belsen gehört zu haben, das die Briten erst wenige Tage zuvor befreit hatten. Nachdem der Verdacht ausgeräumt war, wurde Schmidt in das Lager Jabbeke bei Brügge transportiert, das ausschließlich gefangene deutsche Offiziere aufnahm. In seinen Notizen aus den ersten Tagen und Wochen der Gefangenschaft versuchte er, sich über seine Situation Klarheit zu verschaffen. Wie viele Angehörige seiner Generation sah er das, was er für seine soldatische Pflicht gehalten hatte, von Hitler und seinen Spießgesellen missbraucht. Dass er einer Organisation wie der Wehrmacht gedient hatte, die schwerste Kriegsverbrechen begangen hatte und ohne deren Beteiligung der Mord an den Juden in den von den Deutschen besetzten Gebieten Osteuropas nicht möglich gewesen wäre, gegen diese Einsicht sollte er sich viele Jahrzehnte lang sperren. So erklärt sich auch die heftige Abwehr, mit der er noch in den 90er Jahren auf die Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialforschung reagierte. Die Gefangenschaft war für Schmidt keine nutzlos verbrachte Zeit. Vor allem die jüngeren Offiziere im Lager waren in dem Gefühl, vieles nachholen zu müssen, von einem großen Bildungshunger erfüllt. Sie organisierten einen regelrechten Vorlesungsbetrieb. Schmidt absolvierte unter anderem einen Buchhaltungskurs und er konnte seine Englischkenntnisse auffrischen. »Ich gehöre mit zu den besten Englischsprechern, abgesehen von den Leuten, die lange drüben waren«, vermerkte er nicht ohne Stolz. Vor allem die Begegnung mit dem 52-jährigen Oberstleutnant Hans Bohnenkamp wurde für Schmidt zu einer Zäsur in seiner intellektuellen und politischen Biografie. Dem ehemaligen Pädagogikprofessor habe er die ersten positiven Grundvorstellungen von Demokratie, vom Rechtsstaat und vom Sozialismus zu verdanken, erinnerte er sich viele Jahre später. Daher sei es für ihn fast zwangsläufig gewesen, Sozialdemokrat zu werden. Zu Beginn seiner Gefangenschaft hatte Schmidt nicht damit gerechnet, so bald freizukommen. Ich stellte mich innerlich auf 5 Jahre ein. Doch dann wurde er schon am 23. August 1945 als einer der Ersten entlassen. Die Rheinwiesenlager. Wie seine Mitgefangenen hatte Schmidt in britischer Gefangenschaft hungern müssen, so dass er völlig abgemagert nach Hause kam. Im Vergleich mit den Zuständen, die in amerikanischen Kriegsgefangenenlagern herrschten, hatte er es noch relativ gut getroffen. Bei der Eroberung des Rheinlandes und der Zerschlagung des Ruhrkessels im Frühjahr 1945 war die Zahl der Wehrmachtssoldaten, die in die Hände der angloamerikanischen Truppen fielen, sprunghaft in die Höhe geschnellt. Nach der Kapitulation vom 8. Mai kamen noch einmal Hunderttausende hinzu, so dass ihre Gesamtzahl allein in US-Gewahrsam bis Mitte 1945 auf 3,4 Millionen anstieg. Auf diese Massen war die US-Armee nicht vorbereitet. So sah sie sich gezwungen, die Kriegsgefangenen nicht mehr, wie ursprünglich geplant, in Lager in Westeuropa, vorwiegend in Nordfrankreich zu transportieren, um sie dort zu versorgen, sondern sie am Ort in Prisoner of War Temporary Enclosures provisorisch unterzubringen. Längs des Rheins auf einer Strecke von über 300 Kilometern wurden zwischen April und Juni 1945 20 Lager eingerichtet, die es unter dem Namen Rhein-Wiesen-Lager zu trauriger Berühmtheit bringen sollten. Die deutschen Lanzer, die freiwillig in amerikanische Gefangenschaft gegangen waren, hatten damit gerechnet, von der Siegermacht gemäß der Genfer Konvention für Kriegsgefangene behandelt zu werden. Doch darin sollten sie sich getäuscht sehen. Bei den Lagern im Rheinland handelte es sich in der Regel um mit Stacheldraht umzäunte offene Ackerflächen am Rande eines Dorfes oder einer Kleinstadt. Angrenzende Gehöfte oder Fabriken wurden für die Verwaltung als Küchen- und Krankenreviere genutzt. Jedes Lager war in 10 bis 20 Camps oder Cages unterteilt, in denen jeweils 5 bis 10.000 Gefangene eingepfercht wurden. Nur für wenige, Frauen, Generäle, Schwerkranke, gab es feste Unterkünfte. Die große Masse musste sich mit Zeltplanen behelfen, sich Erdlöcher graben oder gar auf freiem Feld kampieren. Das Frühjahr 1945 war insgesamt warm und sonnig. Nur Ende April, Anfang Mai setzte heftiger Regen ein und verwandelte die Lager in Schlammwüsten. So schlurften abertausend Füße schlaff und schlapp durch den aufgeweichten Acker, und der zähe Lehm matschte und quatschte. In den ersten Tagen der Gefangenschaft gab es kaum etwas zu essen, und auch als sich im Laufe des Monats Mai die Versorgung allmählich besserte, reichten die ausgeteilten Rationen nicht aus, um wenigstens den gröbsten Hunger zu stillen. »Hunger ist ein teuflisches Mittel, um den Menschen auf die Stufe des Tieres zu bringen. Ging es einst um Kreuze und Medaillen, so geht es jetzt nur noch um Brotrinde«, beschrieb ein Insasse des berüchtigten Lagers in Bad Kreuznach die Situation. Unter diesen Bedingungen lösten sich die einstigen Bande von Kameradschaft und Solidarität auf. Jeder war sich selbst der Nächste. Diebstähle waren an der Tagesordnung, und wenn mitleidige Frauen aus der Umgebung Lebensmittel über den Zaun warfen, kam es zu widerwärtigen Prügelszenen. Die Verantwortung für die Rheinwiesenlager lag in den Händen einer einzigen amerikanischen Division, der 106. Infanteriedivision. Da sie aufgrund der geringen personellen Ressourcen gar nicht in der Lage war, die Aufsicht effektiv auszuüben, übertrug sie die interne Verwaltung der Lager auf deutsche Gefangene. Die Gruppe, die auch die Lagerpolizei stellte, genoss einige Privilegien, vor allem wurde sie besser versorgt und zog so den Hass der anderen auf sich. Von Anfang an spotteten die hygienischen Verhältnisse jeder Beschreibung. Die Wasserversorgung war unzureichend und zunächst gab es keine oder nur sehr primitive Latrinen. Die meisten Gefangenen waren bereits in geschwächtem und demoralisiertem Zustand eingeliefert worden. Unterernährung, mangelnde Hygiene und unzulängliche medizinische Betreuung führten zu einer rapiden Ausbreitung von Krankheiten. Überdies sorgten die permanente Erfahrung der Entwürdigung und die Ungewissheit über die mutmaßliche Dauer der Gefangenschaft dafür, dass selbst die psychisch stabilen Gefangenen vom Lagerkoller erfasst wurden. 6 Wochen Schlamm, Regen, Kälte. 6 Wochen Demütigungen und Entbehrungen. 6 Wochen als Namen und wesenloses Atom in einem willen- und funktionslosen Klumpen, der nur durch die Enge der durch Stacheldraht gezogenen Gevierte zusammengehalten wird. Sie haben ihre Wirkung getan, bemerkte einer der Betroffenen und er setzte hinzu, die physische und psychische Zermürbung nimmt täglich zu. Bereits 2 Wochen nach Kriegsende begannen die Amerikaner, die als politisch unverdächtig geltenden Gefangenen zu entlassen. Ende Juni 1945 wurden die ersten Lager aufgelöst. Allerdings wurden die Entlassungen danach unterbrochen, weil die französische Regierung die Herausgabe eines großen Kontingents deutscher Kriegsgefangener verlangt hatte. Sie sollten als Zwangsarbeiter für den Wiederaufbau des Landes eingesetzt werden. Für die Amerikaner bot sich damit ein Weg, sich der Last der Rheinwiesenlager zu entledigen. Bis zum 10. Juli wurden die noch bestehenden Lager an die Franzosen übergeben. Bereits zuvor hatten die Briten die Lager in ihrer Zone übernommen. Bis Ende September wurden auch die letzten Lager in französischer und britischer Hand aufgelöst. Lediglich das Lager Bad Kreuznach wurde noch bis 1948 als Durchgangslager für die aus Frankreich heimkehrenden Kriegsgefangenen genutzt. Wie viele der insgesamt 1 Million Kriegsgefangenen in den Rheinwiesenlagern ums Leben kamen, ist bis heute umstritten. Seriöse Schätzungen schwanken zwischen 8.000 und 40.000 Toten in US-Gewahrsam. Verglichen mit den Sterberaten in sowjetischen Lagern ist dies ein eher niedriger Wert. und schon gar nicht lässt sich das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen in den Rheinwiesenlagern mit dem der sowjetischen Kriegsgefangenen in deutschem Gewahrsam vergleichen. Bis Kriegsende starben von den 5,7 Millionen Rotarmisten, die in die Hände der Wehrmacht gefallen waren, über 3 Millionen. Die meisten hatte man absichtlich verhungern lassen. Zu Recht spricht der Historiker Ulrich Herbert von dem neben dem Judenmord größten und schrecklichsten Verbrechen der Deutschen während des Zweiten Weltkriegs. Eine solche genozidale Politik lag aber keineswegs in den Absichten der amerikanischen Besatzungsmacht, auch wenn ihre Behandlung der Kriegsgefangenen zeitweise nicht mit dem Kriegsvölkerrecht im Einklang stand. Die Befreiung der Sonderhäftlinge von Dachau. 2 Uhr nachmittags. Alarm! Die Amerikaner! Notierte der ehemalige österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg am 4. Mai 1945. Eine amerikanische Frontkompanie übernimmt das Hotel und uns in ihre Obhut. Wir sind befreit. Schuschnigg zählte mit seiner Frau und der kleinen Tochter zu einer Gruppe von 137 Sonderhäftlingen aus 17 Nationen, die auf Befehl Himmlers in den ersten Aprilwochen aus verschiedenen Konzentrationslagern nach Dachau verbracht worden waren. Welche Absicht der Reichsführer SS verfolgte, ist nicht ganz klar. Offenbar glaubte er, die prominenten Geiseln als Faustpfand benutzen zu können, um seinen Bemühungen um eine Separatverständigung mit den Westmächten Nachdruck zu verleihen. Unter den ausländischen Gefangenen befanden sich bekannte Persönlichkeiten, wie der ehemalige französische Ministerpräsident Léon Blum, Captain Peter Churchill, ein angeblicher Neffe Winston Churchills, der italienische General Sante Garibaldi mit seinen Stabsoffizieren, der ehemalige niederländische Kriegsminister Jannes Johannes Cornelis van Dijk, der griechische Feldmarschall Alexandros Papagos mit den Spitzen seines Generalstabs, der ehemalige ungarische Ministerpräsident Miklós Kalloy, der Sohn des ungarischen Reichsverwesers Miklós Horthy junior. Zu den prominentesten deutschen Häftlingen gehörten unter anderem der Industrielle Fritz Thyssen und seine Frau, die Deutschland 1933 verlassen hatten und nach der deutschen Besetzung Frankreichs verhaftet worden waren. Der ehemalige Reichswirtschaftsminister und Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht sowie der frühere Generalstabschef des Heeres Franz Halder, die beide im Zusammenhang mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 festgenommen worden waren. Pastor Martin Niemöller, seit 1938 persönlicher Gefangener Hitlers in Sachsenhausen und später in Dachau. In der Nacht zum 27. April mussten sich die Sonderhäftlinge fertig machen zum Abtransport. Gegen 2 Uhr morgens setzten sich 5 Omnibusse Richtung Süden in Bewegung. Keiner der Häftlinge wusste, wohin die Reise ging und welches Schicksal ihnen bevorstand. Weiterhin schwebte über allem immer noch die bange Frage, Befreiung oder in letzter Minute Liquidierung, hat Hermann Pünder in seinen Erinnerungen den Zwiespalt der Gefühle beschrieben. Unter den Häftlingen hatte sich herumgesprochen, dass am 9. April Admiral Wilhelm Canaris, General Hans Oster und Pfarrer Dietrich Bonhoeffer in Flossenbürg hingerichtet worden waren und dass an eben diesem 9. April der in Dachau festgehaltene Hitler-Attentäter Georg Elser dasselbe Schicksal erlitten hatte. Begleitet wurde der Transport von einem 50 Mann starken SS-Kommando unter Obersturmführer Edgar Stiller. Die erste Station war das Sonderlager Innsbruck. Bereits 2 Tage später ging es den Brenner hinauf. Je weiter sich der Konvoi von seinem Ausgangspunkt entfernte, desto nervöser wurden die SS-Leute und desto selbstbewusster traten ihnen die Häftlinge entgegen. Furcht und Respekt vor der SS zerschmolzen wie Schnee in der Sonne, erinnerte sich die Kabarettistin Isa Vermehren, die mitsamt ihrer Familie in Sippenhaft genommen worden war, nachdem ihr Bruder, der Agent der Abwehr in Istanbul, Erich Vermehren, 1944 zu den Briten übergelaufen war. Die SS hingegen verlor in diesen Stunden ganz sichtbar den Boden unter den Füßen. In dem Augenblick, wo mit dem Spiegel der Angst, die man vor ihnen hatte, ihnen auch das Bewusstsein der Macht entzogen war, büßten sie spürbar an Sicherheit und Haltung ein. Sie hielten sich den ganzen Tag über im Hintergrund, machten ein gönnerhaftes Gesicht, wenn man ihnen begegnete, und taten so, als wäre alles das, was sich hier abspielte, mit einbegriffen in ihren Plan, dessen Durchführung davon keineswegs berührt, sondern geradezu gefördert würde. Offensichtlich wussten die SS-Männer nicht, was sie mit den prominenten Häftlingen anfangen sollten. Einen klaren Befehl scheint es nicht gegeben zu haben. Mehrfach sah man sie, Depeschen und Listen prüfend und austauschend, flüsternd zusammenstehen, beobachtete Hermann Pünder. Am 29. April erreichte der Konvoi die Ortschaft Niederdorf im Südtiroler Pustertal. Während sich der größte Teil der SS-Leute entfernte, angeblich um für Quartiere zu sorgen, in Wirklichkeit aber, um sich die Bäuche vollzuschlagen, harrten die Häftlinge in den Bussen aus. Nach quälenden Stunden des Wartens entschieden sie, sich auf eigene Faust auf den Weg ins Dorf zu machen, und sie wurden von den wenigen zurückgebliebenen Bewachern nicht daran gehindert. Offensichtlich gaben diese ihr Spiel verloren. In dem allgemeinen Durcheinander ergriff Oberst Borgeslav von Bonin die Initiative. Der ehemalige Chef der Operationsabteilung im Oberkommando des Heeres war im Januar 1945 mit zweien seiner Mitarbeiter wegen Nichtbeachtung eines Führerbefehls auf Weisung Hitlers verhaftet und ins KZ Dachau eingeliefert worden. Im Dorf gelang es ihm, in einem unbeobachteten Moment eine telefonische Verbindung zum Chef des Generalstabs der Heeresgruppe C in Bozen, General Hans Röttiger, herzustellen. Dieser versprach, umgehend eine Kompanie von Soldaten unter der Leitung von Hauptmann Wiechert von Alvensleben in Marsch zu setzen. Am Nachmittag des 30. April gab Oberst von Bonin im Saal eines Gasthofs in Anwesenheit des Transportführers Stiller bekannt, dass die Häftlinge fortan dem Schutz der Wehrmacht unterstellt seien. Am 1. Mai wurde die Gruppe in das 1500 Meter hochgelegene Sporthotel Praxer Wildsee gebracht. Der SS-Bewacherstab hatte sich zuvor aus dem Staub gemacht. Am 4. Mai, dem Tag ihrer endgültigen Befreiung, bot sich den Sonderhäftlingen ein gänzlich verändertes Bild. Eine unzählige Menge kleiner und großer Militärwagen war auf dem Hof zusammengefahren, alle grün gestrichen und alle mit dem Stern der alliierten Streitkräfte versehen. Im Eingang des Hotels und in der Halle wimmelte es von Soldaten, eine amerikanische Voraustruppe von der 5. Armee. Das Erste, was Isa Vermehren auffiel, war das lässige Auftreten der GIs. Die Soldaten standen herum oder lagen auf den Stühlen, die Beine vor sich auf den Tisch oder weit von sich gestreckt. Alle hatten sie die Hände tief in den Taschen vergraben, der eine oder andere hielt die Zigarette im Mund und bei vielen war die einzige Bewegung das langsame Auf und Ab des kaugummikauenden Unterkiefers. Die Freude der Häftlinge über die Rettung aus der Gewalt der SS währte nicht lange. Denn schon zwei Tage später teilte ihnen ein amerikanischer General mit, er habe Befehl, sie nach Süditalien zu bringen. In einem Konvoi von 40 Jeeps ging die Fahrt über die verschneiten Alpenpässe nach Verona. Hier warteten bereits 5 Maschinen, um die Gruppe nach Neapel zu fliegen. Von dort brachte man sie nach Capri, wo die deutschen Mitglieder der internationalen Häftlingsgemeinschaft im Hotel Paradiso untergebracht und ausführlich befragt wurden. Es sollten noch einmal 4 Wochen vergehen, bis Isa Vermehren in Frankfurt am Main wieder heimatlichen Boden betrat. Diese 14 Frankfurter Tage enthielten den schwersten und den mühsamsten Teil unserer Heimkehr. Der dichte Vorhang, so schien es, den die vergangenen 12 Jahre vor dieses Land gespannt hatten, war endlich gefallen, und es lag offen zutage, was sich Entsetzliches dahinter abgespielt hatte.